Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Gesprächswoche. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier nachts live, über welches Thema auch immer. Heute Nacht haben wir eine offene Show. Das heißt, ihr könnt mich zu jedem Thema anrufen, über das ihr gerne reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Benjamin. Und Benjamin ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Domian, hier ist Benni. Hi. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich hatte vor einem halben Jahr eine ganz schwere, lange Operation. Mhm. Und zwar am offenen Gehirn, bei vollem Bewusstsein. Und die hat 36 Stunden gedauert. Und also ich war die ganze Zeit dabei wach. 36 Stunden? Ja. Hast du an eine OP-Decke gestarrt? Ja. So in der Art, ja. Ja. Was war das für eine Operation? Das nennt sich eine stereotaktische Operation. Eine was? Eine stereotaktische. Mhm. Und warum bist du operiert worden? Also ich habe eine Krankheit, die nennt sich eine generalisierte Torsionsdystonie. Sag es mal ganz einfach, auf Deutsch, dann versteht es auch jeder. Genau, da werden die elektrischen Impulse des Gehirns, die an die Muskeln geleitet werden, damit sie sich ja richtig bewegen, mhm, für die Koordination, die werden bei mir fehlgeleitet, zu stark und zu überschüssig an die Muskulatur. Das bedeutet, ja, dass du so Zuckungen hast? Ja. Ja. Mhm. Genau. Und das konnte man, oder hatte man gehofft, mit dieser operativen Methode zu beheben? Ja, das war eine Hoffnung. Das war eigentlich mehr ein Experiment. Und hat es gewirkt? Hat es genutzt? Ja, das hat es genutzt. Das ist eben wirklich ein Wunder. Denn vor der OP, also muss ich sagen, ich war blind. Du warst blind auch? Ich war blind, ja. Ja. Ich konnte nicht sehen, gar nichts. Mhm. Und ich konnte nicht sprechen. Mhm. Ich konnte hören, abgehackt. Also nicht deutlich, mhm, sondern nur ganz abgehackt. Mhm. Und so, dass ich also quasi in meiner Umwelt mich fast gar nicht verständigen konnte. So, und aufgrund dieser also warst du ein, warst du ein sehr schwer behinderter Mensch? Ja, ja, sehr, ja, sehr. Ja, und wie? Dein ganzes Leben lang bisher? Nein, das hat mit 9 Jahren angefangen. Mhm, mit 9 Jahren. Und das muss man nochmal festhalten, du konntest kaum sprechen. Du konntest nur ein bisschen hören und du warst blind. Ja. Also hast du von der Welt und hast in dieser Welt nur teilweise teilnehmen können, ne? Ja, und teilweise gelebt. Mhm. Ja. Aber im Kopf war ich so absolut klar. Mhm. Ja? Mhm. Ich konnte völlig normal denken. Mhm. Und hinzu kamen dann eben auch diese Zuckungen am ganzen Körper, ja, habe ich das so richtig verstanden? Mhm. Ja, genau. Wie stark waren diese Zuckungen? Wie kann man sich das vorstellen? Zuckt es nur mal ab und zu irgendwo oder warst du ständig in Bewegung? Ja, ich war ständig in Bewegung. Ich konnte also auch überhaupt nicht sitzen, mhm, in keiner Weise. Es war eigentlich immer nur das Bild, dass man mich auf einer Decke oder auf einer Matratze auf dem Fußboden liegen sah, ja, mhm, und in dieser Haltung mich wirklich nur gewunden habe wie ein Fisch auf dem Trockenen, mhm, und der Kopf nach hinten krampfte und die Beine stocksteif, mhm, und währenddessen in der Luft rumwirbelten und das gleich mit den Armen auch. Das hattest du von deinem 9. Lebensjahr an, sagst du. Warst du vorher ein gesunder Junge, ein normaler Junge? Ich war ein ganz gesunder Junge. Ich war kerngesund. Und diese Krankheit kam dann von heute auf morgen damals? Die kam nicht von heute auf morgen. die fing an mit einem steifen Bein, mhm, dass das Bein steif war und ich konnte nichts dagegen tun. Mhm. Und hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist. Mhm. Und ich meine, mit 9 Jahren hat man auch nicht gerade eine Relation davon. Und kann das natürlich auch überhaupt nicht so verkraften. Mhm. Wie hast du denn all dann diese vielen Jahre, also von, das waren ja dann fast über zehn Jahre. Ja. Wie hast du, konntest doch gar kein normales Leben führen, du konntest nicht zur Schule gehen. Nein, nein. Wie hast du gelebt? Immer nur zu Hause gepflegt von den Eltern? Ja, nein, es war so, während dieser ganzen Zeit haben meine Eltern für mich rumgeguckt, was kann man machen, wo gibt es Therapiemöglichkeiten, gibt es Medikamente und bin dort eigentlich wirklich, also ich muss sagen, ich habe 72 Krankenhausaufenthalte hinter mir. 72 Krankenhausaufenthalte? Ja. Und das ging wirklich so nonstop von einem zum anderen, weil mir niemand helfen konnte. Weil man muss dazu sagen, diese Krankheit wurde auch erst vor einem Jahr diagnostiziert. Also da hat man erkannt, um was es sich eigentlich handelt. Ganz genau. Schlimm war es die ganzen Jahre über. Ganz genau. Vor allem die Anfangszeit, denn da wurde ich völlig fehltherapiert. Das war für mich der absolute Horror, denn zu dem gleichen Zeitpunkt haben sich meine Eltern geschieden. Ja, und dann dachte man, das sei psychosomatisch. Ach so. Ja, und war auf einer ganz falschen Schiene. Letztendlich. Genau. Benjamin, hast du denn überhaupt während dieser Zeit annähernd durch eine Behindertenschule vielleicht oder wie auch immer etwas Schulbildung mitbekommen? Ja. Das ja. Anfangs. Ich muss dazu sagen, das ist schrittweise gekommen. Ja. Das war nicht zack auf einmal, sondern es wird schlimmer und schlimmer. Das hat diese Operation 36 Stunden gedauert. Ja. Und diese Operation ist am offenen Kopf vollzogen worden, bei vollem Bewusstsein, wie du gerade gesagt hast. Und sie hat das Resultat, dass du keine Zuckungen mehr hast am Körper, dass du einen ganz ruhigen, normalen Körper hast. Ja. Und jetzt erzähl mal, also du kannst normal sprechen, das höre ich. Ja. Wie ist es denn mit dem Hören und Sehen? Absolut klar, völlig normal. Du kannst richtig sehen jetzt? Ich kann völlig normal sehen. Und du warst vorher vollkommen erblindet? Ja, ich war vorher vollkommen erblindet. Also du bist allmählich vollkommen verblindet, so muss man das sagen, ne? Ja, du warst also es war immer erst so facettenartig gesehen, dann ging die Farben weg, dann war es nur noch schwarz-weiß und dann wurde es immer dunkler und dunkler, bis ich irgendwann gar nichts mehr gesehen habe. Ich bin ganz fassungslos und du warst aus dieser Operation, du warst eben nicht auf, die Operation ist zu Ende. Aber wie, nur ich habe vorhin gesagt, dann hast du die ganze Zeit an die Decke gestarrt, aber du konntest ja gar nicht starren am Anfang. Ja, aber pass auf, wenn man erblindet ist oder auch in diesem Zustand ist, dann machst du dir aufgrund, was du hörst, ja, ich meine, das sagen ganz viele, aufgrund was du hörst, da kannst du dir wirklich deine ganze Umgebung dir richtig vorstellen. Verstehe. Ab wann konntest du denn, hast du denn bemerkt, dass du wieder sehen kannst, noch schon während der Operation? Nee, an dem Morgen danach. Das heißt, du bist dann aufgewacht am Morgen, du hast die Augen aufgemacht und was hast du da wahrgenommen? War das Bild direkt klar? Nee, es war erstmal so, dass ich die Augen öffnete, kann ich ja gar nicht sagen, weil, das muss ich dazu sagen, die Ärzte haben mir gesagt, wenn ich ein riesiges Glück habe, dann ist es eventuell möglich, dass ich in 10 bis 13 Jahren eventuell wieder meine Arme etwas ruhiger halten kann. Also wirklich nur die Arme nicht koordinieren, sondern nur etwas ruhiger halten kann. Stattdessen hat es sofort gewirkt bei dir? Ja. Sag mir nur die Arme, ja? Nach 12, 13 Jahren, eventuell ruhiger. So, und bei mir war das dann wirklich so, dass ich aufwachte, also von den Augen öffnen und so, hatte ich gar keine Wahrnehmung mehr, weil ich das ja gar nicht mehr kannte. Mhm. Für mich waren war die Umgebung schwarz, wenn die Augen auf waren und die Umgebung schwarz, wenn sie zu waren. Es war einfach nur so, dass ich auf einmal wie aus einem Traum aufwachte, beziehungsweise dachte, ich bin noch in einem Traum und mir hält jemand oder ich wäre umgeben von einer einzigen Lichterflut. Ja? Es ist ja Wahnsinn, wenn man so lange erblindet war und dann wieder anfängt zu sehen. Es war sicherlich am Anfang verschwommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, klar. Und dann, aber hat es, und jetzt ist es ganz klar. Ja, völlig klar. Absolut. Es ist ein Wunder, was da passiert ist. Ist es auch. Es ist ein unglaubliches Wunder. Und dazu kommt, das ist es ja noch nicht einmal. Du musst dir vorstellen, ich konnte ja auch überhaupt keine Nahrung mehr zu mir nehmen, weil diese Krankheit, die nennt sich generalisierte Torsionsdystonie, ja, also die lateinische Torsionsverdrehung, Das heißt, dass ich also wirklich alle meine Muskeln gegeneinander, sich gegeneinander verdreht habe und generalisiert halt am ganzen Körper. Mhm. Also wirklich jeder kleinste Muskel. Dieses ist auch wieder in Ordnung gebracht worden durch die OP. Ja. Bei welcher Koryphäe warst du? In welchem Krankenhaus ist das gemacht worden? In Heidelberg. In Heidelberg. Ja. Das ist ja spektakulär. Ja. Das ist ein Spektakulär. Du hast wahrscheinlich jetzt ein ganz besonderes Verhältnis zu diesem Menschen, diesem Operateur, der dir das ermöglicht hat. Der hat dir ja dein Leben geschenkt nochmal. Ja, ne? ganz genau. Du bist du 20 Jahre erst alt und hast die Hölle hinter dir, ne? Kann man sagen. Ja. Und bist jetzt eigentlich ein gesunder junger Mann. Ja. Ja. Das ist großartig, ist das. Was denkst du denn jetzt so? Was planst du denn für dein Leben? Dein Leben ist ja jetzt schlagartig anders geworden. Ja. Also ich muss sagen, das ist unglaublich schwer für mich. Mhm. Ja, unglaublich. Denn ich weiß ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, nach und nach, wie das war. Denn ich war ja früher völlig gesund. Mhm. Ja? Mhm. Also vor deinem 9. Lebensjahr, ne? Ja, ganz genau. Mhm. So, und dann muss man sich das vorstellen, dass wenn ein Säugling auf die Welt kommt, ja, der kennt ja das nicht. Mhm. Der weiß nicht, wie das Licht zu sehen. Mhm. Der weiß nicht, was schmecken ist oder was riechen ist oder was bewegen ist oder kontrolliert bewegen ist. Aber das weiß ich ja und wusste ich ja auch. Mhm. Ja, und es war ja auch so dann, dass mit dem Leben, also ich muss zu sagen, am Ende hatte ich Selbstmordversuche gehabt, weil ich es nur mal ausgehalten habe. Also was sind deine Pläne jetzt für die Zukunft, Benjamin? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich muss erst mal wieder leben lernen, glaube ich. Du wohnst bei deiner Mutter jetzt im Moment, bei deinem Vater? Nee, ich bin zurzeit wieder in einem Internat, Internatsausbildungsschule, nennt sich das. In der ich wieder so ein bisschen auch in den normalen Alltag reinkomme. Ja, trainiert wirst du ins Alltagsleben. Ja, genau. Benjamin, das ist eine ganz tolle Geschichte, die du uns erzählt hast. Ja. Und ich freue mich sehr für dich und gratuliere dir und deinem Operateur, dass das so gut geklappt hat, dass du so tapfer warst und dass er so kunstvoll gearbeitet hat. Ja. Was sind deine Träume? Sag mir noch, wenn du jetzt immer so, sagen wir mal, so 10 Jahre weiter denkst, was würdest du gerne beruflich machen? Was ich gerne beruflich, wenn ich jetzt denke, das wird immer besser, dann würde ich gerne Schauspieler werden. Schauspieler? Ja. Dann wünsche ich dir alles Talent dieser Welt und vielleicht wirst du ein grandioser Schauspieler, weil du dich wirklich in die Tiefen, in die dunkelsten Abgründe wahrscheinlich sogar der menschlichen Seele hinein denken kannst. Ja. Julian, was ich noch sagen wollte, nur das war zum Beispiel gar nicht der Horror. Der größte Horror war einfach, dass ich aufgrund anfangs an nur in Psychiatrien lebte. Und das war der Horror, denn dort fing das an mit Straftherapie. Ja, dass gesagt wurde und auch gemacht wurde, dass sie zum Beispiel gesagt haben, du absolvierst jetzt hier eine Strecke, die du laufen musst, ein Treppenhaus hoch und runter und einen Gang entlang. So, und wir stoppen die Zeit. Ich kann und wenn du das nicht schaffst, kriegst du eine Woche abends nichts zu essen. Vergiss ganz schnell diese finstere Zeit. Guck nach vorne. Ja. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Ja. Alles Gute und ein ganz tolles Leben wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss, danke. Benjamin. Danke, Julian. Ne? Tschüss. Auf Wiedersehen. Danke, tschüss. Das ist eine tolle Geschichte gewesen. Mann, oh Mann. Ihr Lieben, wenn ihr mich auch anrufen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Tina, begrüße ich das herzlich. Tina ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Tina, was ist denn der Grund deines Anrufes? Eigentlich ein ganz großer Kummer. Ein ganz großer Kummer? Ja, und zwar seit Freitag, 28. April, ca. 14 Uhr. Tina, gehst du ein bisschen näher ans Telefon, bitte? Jawohl. Mhm. Und zwar mein Mann. Jetzt habe ich da nicht... Seit wann ist der Kummer da? Seit am 28. April. Mhm, ja. Denn an dem Tag ist mein Mann spurlos verschwunden. Und es gibt bis heute, bis zu der Stunde, weder ein Lebenszeichen von ihm, noch ein Anruf, noch ein Brief, noch irgendwas anderes. Der 28. April war was für ein Wochentag? Es war ein Freitag. Ein Freitag. Wann, um wie viel Uhr ist er verschwunden? So um 14 Uhr. War er vorher zu Hause bei dir, bei euch? Jawohl. Wir waren noch den ganzen Morgen zusammen, weil mein Mann arbeitet nicht. Mhm. Der steht also kurz vor Rente, obwohl er erst 42 Jahre alt ist. Und ich glaube, das hängt damit viel zusammen. Ist er krank? Ja. Mhm. Was hat er für eine Krankheit? Das Ganze fing an vor 5 Jahren. Da hat man immer... Also gesagt, er hielt an der Bandscheibe und war in Kur und immer wieder viele Spritzen, Medikamente und Tabletten. Und zum Schluss ist sogar gesagt worden, er wäre ein Simulant. Das konnte er überhaupt nicht verkraften und war auch immer verzweifelter. Und quasi durch Zufall hat man dann festgestellt, dass er einen orangegroßen Tumor im Kreuzbein hat. Mhm. Der wurde dann entfernt. Und Gott sei Dank war der Tumor nicht bösartig. Mhm. Und als wir gedacht haben, als er entlassen worden ist, der Tumor entfernt war und das Rückgrat halt wieder zugeheilt war, es würde jetzt bergauf gehen, es war alles überhaupt nicht so. Mhm. Alles wurde nur noch schlimmer. Mhm. Also es liegt eine schwere Krankheit vor. Ja. Die ist so schwer, dass er Frührentner sein muss, im Alter schon von Anfang 40 Jahre. Die ist für ihn wahrscheinlich unvorstellbar. Aber ich habe das eigentlich erst begriffen, seit er weg ist. Jetzt lass uns nochmal genau über diesen Nachmittag reden. Ja. 14 Uhr, 28.04. Er ist aus dem Haus gegangen? Ja, er war noch bei mir in der Wohnung. Wir waren morgens noch gemeinsam weg. Ja, wo wollte er denn hingehen dann aus dem Haus? Er hat überhaupt kein Wort gesagt. Er hat einen Telefonanruf erhalten. Von wem? Das weiß ich nicht. Mhm. Und er hat sich fürchterlich aufgeregt und ich habe nur verstanden, wie er gesagt hat, das können wir doch gar nicht machen. Ich habe doch eine Familie zu ernähren, jetzt haben wir doch auch noch ein Baby. Und ich kann doch überhaupt nichts mehr machen und wie soll das alles weitergehen? Und zum Schluss hat er immer nur gesagt, ja, ja, ja, und hat aufgelegt. Und du hast ihn nicht gefragt, hier, was war denn? Doch. Doch. Aber er hat war auf seinem Stuhl hier gesessen, an seinem Computerstuhl hier, war in sich zusammengesunken, hat einen ganz eigenartigen Gesichtsausdruck gemacht und ich habe dann wohl auf ihn eingehen, habe gesagt, er soll mir erzählen, was los ist und wieso kann er uns nicht mehr ernähren. Und er hat dann nur gesagt, jetzt ist alles hin und kaputt und ich beziehe jetzt kein Krankengeld mehr. Und er sagte noch zu mir und warum ich beziehe jetzt kein Krankengeld mehr? Keine Ahnung. Hat er einfach so gesagt? Ja. Mhm. Mhm. Und das Letzte, was er gesagt hat, war, oder das Vorletzte war, ich stand dann hier im Wohnzimmer und war also außer mir und wusste überhaupt nicht, was los ist, ja. Mhm. Hatte den Kleinen auf dem Arm und er sagte dann nur zu mir, total, als würde er durch mich durchschauen. Es wäre wohl das Beste, ich würde die Scheidung einreichen. Jetzt ist es aber so, wir haben vergangenes Jahr im November meinen Geburtstag das zweite Mal erst wieder geheiratet, weil als er im Rollstuhl gesessen hat, wollte er unbedingt die Scheidung, weil er halt im Glauben war, ich wäre 10 Jahre jünger wie er und ich sollte mir etwas Besseres suchen. Das wollte ich nicht. Und wir sind auch irgendwie doch immer zusammengeblieben. Also wieder verheiratet und wieder zusammengerauft. Ja. Dann ist er, nachdem er all dieses gesagt hat und das vorgefallen ist, ja, hat er eine Jacke angezogen und ist rausgegangen. Ja. Und ist nie wiedergekommen. Ist seitdem immer. Und hat zu dir auch nicht gesagt, Tina, ich gehe jetzt dahin oder bis nachher gar nichts. Mhm. Er ist einfach rausgegangen. Genau. Und du hast nichts mehr gehört. Kein Anruf, kein Schreiben. Gar er hat nichts hinterlassen. Gar Nein. nichts. Du hast die Polizei benachrichtigt? Habe ich gemacht. Was sagen die? Die haben gesagt, auch heute Mittag habe ich nochmal auf die Kriminalpolizei angerufen. Mhm. Und das ganze Ende vom Lied war eigentlich, er ist ein Mann von 42 Jahren. Mhm. Er könnte tun lassen, was er wollte. Er selbst könnte bestimmen, wo er sich aufhält. Und wenn er eben nicht nach Hause kommen will, wäre das sein Bier. Es könnte aber doch ein Verbrechen vorgefallen sein. Tja. Beispielsweise. Auch wie du gerade diesen Anruf geschildert hast, war mein erster Gedanke, aufgrund deiner Formulierung, der wird erpresst. Kann das sein? Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Mhm. Aber wer soll ihm denn da irgendetwas sehr Schlimmes gesagt haben? Und warum sagt er dir nichts davon? Ja, weil... Oder ist er in irgendwelche kriminellen Dinge verwickelt? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, aber irgendetwas hat er ja offensichtlich zu verschweigen gehabt, ne? Sonst hätte er dir das ja erzählt. Irgendwas, ja. Ich habe die Woche ein Schreiben bekommen von der Krankenkasse, dass eben jegliche Zahlung eingestellt worden ist. Ich meine, es ist jetzt so, dass ich eben da sitze mit nichts, mit meinen 4 Kindern und weiß halt nicht mehr weiter. Das ist mir aber gar nicht das Wichtigste. Und in dem Brief hat zum Beispiel drin gestanden, dass er eben, einen Aushilfsjob angenommen hätte, obwohl er zu 80% schwerbehindert ist und das hätte nicht machen dürfen. Aber okay, lassen wir mal diese formalen Dinge jetzt zur Seite. Ja. Hast du in deinen übelsten Gedanken, bösesten Vermutungen, kommen da auch solche Überlegungen, dass er sich selbst vielleicht das Leben genommen hat? Ja, das ist das Allerschlimmste für mich. Mhm. Im Klartext heißt das auch, dass die Polizei nichts unternimmt. Nichts. Mhm. Also sie haben mir das gerade heute Mittag noch mal erklärt, sie würden gern, aber er ist halt volljährig und kann machen, was er will und er hat Selbstbestimmungsaufenthaltsfächer, wie das heißt. Mhm. Ihr habt gemeinsam diese vier Kinder? Ja. Wie alt sind die Kinder? Ich habe einen Jungen von 16, ein Mädchen von 14, einen Jungen von 12 und unser kleiner Dominik, der ist jetzt 15 Monate. 15 Monate. Das war dann alles. Du hast aber natürlich und berechtigterweise auch die Hoffnung, dass er sich vielleicht irgendwo aufhält und einfach geflohen ist, weil ihm die Probleme zu groß wurden. Das ist meine Vermutung. Ja. Ich denke vielleicht, dass auch ein ganz großer Fehler bei mir ist. Mhm. Und du hast, ich vermute mal, das war auch der Grund deines Anrufes bei mir, vielleicht die Hoffnung, man weiß das ja nie, dass er in irgendeinem Zimmer jetzt sitzt, vor dem Radio, vom Fernseher und auch diese Sendung verfolgt. Ja, die haben wir sonst immer gemeinsam geguckt. Mhm. Und du würdest ihm gerne etwas sagen, Tina? Oh ja. Dann tu das mal. Also, lieber Enrico, egal, wo du im Moment dich aufhältst, wenn du wenigstens nur ein Lebenszeichen von dir gibst, einen kurzen Brief, einen Anruf, dann kann ich wenigstens wieder weiterleben. So habe ich bald keine Kraft mehr. Also du bist ihm überhaupt nicht böse, dass er es gemacht hat. Du trägst es ihm nicht nach. Gar nicht. Dir geht es nur darum, du möchtest wissen, dass er lebt. Ja. Und du bist wahrscheinlich auch der Überzeugung, dass trotz aller großen Probleme ihr das irgendwie schafft, ihr beiden. Das schaffen wir hundertprozentig wieder und immer wieder. Und Enrico sollte natürlich auch an die Kinder denken, ne? Auch an den kleinsten Wurm, der jetzt da ist. Der kleinste, ja, das verstehe ich überhaupt nicht, weil das Kind, er liebt alle Kinder, aber der Kleine, den liebt er, das ist abgöttisch, wie er den Kleinen liebt. Den würde er nie im Stich lassen, niemals. Also lieber Enrico, falls du uns wirklich zuschauen oder zuhören solltest, ich weiß gar nicht, was bei dir los ist und du scheinst wohl in äußerst großen Schwierigkeiten zu stecken. Gib doch auf jeden Fall ein Lebenszeichen an Tina, damit sie sich schon mal beruhigt. Und ich kann dir anbieten, ich weiß wie gesagt nicht, welche Probleme du hast, aber dass du dich mit uns, nicht hier in der Öffentlichkeit, sondern im Hintergrund auch gerne unterhalten kannst. Diesen Kontakt können wir über Tina herstellen. Und vielleicht können wir dir, meine Psychologin, die Leute, die im Hintergrund arbeiten, auch noch den einen oder anderen Rat geben oder dich an jemanden verweisen, der dir helfen kann. Also wir würden gerne in dem Rahmen, was wir machen können, auch Hilfe leisten, Enrico. Also bitte melde dich bei deiner Frau und bei deinen Kindern. Respekt vor allen großen Schwierigkeiten, aber man läuft auch nicht einfach davon. Und vor allen Dingen denk an deine Kinder und auch an das kleinste Kind jetzt. Tina, wollen wir mal gemeinsam hoffen? Jawohl, machen wir. Ja. Wir verbleiben mal so, dass wir dich in ein paar Tagen nochmal anrufen, um zu erfahren, ob er sich vielleicht gemeldet hat und ob er unsere Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Weil dann kannst du ja den Kontakt zwischen uns und ihm herstellen. Das wäre ganz lieb von euch, jawohl. Das machen wir, Tina. Vielen, vielen Dank. Drück mir die Daumen. Vielen Dank. Auf Wiederhören, tschüss. Oh, jetzt begrüße ich eine ganz junge Dame. Eine ganz junge Dame. Wer ist denn wohl die Jüngste in der Warteschleife? Hallo. Hallo, das bist du, ne? Du hast Lena. Ja, hallo. Und Lena ist wie alt? 13. 13 Jahre alt. Jetzt musst du mir erstmal erklären, Lena, warum du jetzt noch auf bist und nicht schon dick im Bett liegst lange. Weil ich morgen die ersten 2 Stunden frei habe. Das ist natürlich eine gute Begründung, dann abends auf Fernsehen zu gucken. Machst du das heimlich oder wissen deine Eltern Bescheid? Nein, meine Eltern wissen Bescheid. Die wissen Bescheid. Die wissen auch, dass du es hier angerufen hast heute, ne? Ja, das nicht, aber die wissen, dass ich noch wach bin. Aha. Jetzt bin ich aber gespannt, warum du angerufen hast. Ja, also mein Thema ist, ich bin 13 und wiege 106 Kilo. Mhm. Und ich habe die Chance, in eine Kur zu gehen, wo ich unter ärztlicher Bestreuung und unter so mit Sport und sowas alles abnehmen kann. Mhm. Nur das Problem dabei ist, dass ich für 6 bis 7 Monate, wenn nicht sogar länger, weg müsste. Mhm. Auf eine andere Schule. Mhm. Also ich wohne jetzt in Krefeld, also Nordrhein-Westfalen, ja. Und müsste nach Bayern, weil es das nur in Bayern gibt. Mhm. Also ein gutes halbes Jahr dann. Ja, oder mehr. Also es kommt drauf an. Mhm. Und ich müsste da eben von zu Hause, aus der Schule, in eine andere Schule. Mhm. Also alle Freunde, also ich würde die dann auch nicht sehen. Mhm. Und würde dann auch nur einmal nach 3 Monaten für 2 Wochen nach Hause kommen. Mhm. Urlaub machen quasi. Ja, um zu testen, ob ich das auch zu Hause durchhalte. Und jetzt stehst du vor dem großen Problem, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Genau. Mhm. Du bist 106 Kilo, hast du gesagt, schwer. Ja. Und bei welcher Größe? 1,70. Mhm. Ist natürlich ein stattliches Gewicht für ein 13-jähriges Mädchen. Mhm. Bist du schon immer übergewichtig gewesen, also schon seit deiner Kindheit an? Nein, also das fing so in der ersten, zweiten Klasse an. Mhm. Ich war vorher, man konnte bei mir jede einzelne Rippe sehen und sowas. Mhm. Und ich konnte auch so viel essen, wie ich wollte. Ich bin nicht dicker geworden oder so. Und auf einmal in der ersten, zweiten Klasse kam das dann und ich bin dann gewachsen und dann direkt in die Breite gegangen, das ging schnell und dann war ich dann auch schon immer. Mhm. Habt ihr denn, du und deine Eltern gemeinsam, schon viele Dinge unternommen bisher, um gegen das Gewicht anzugehen? Ja, also das schon, aber irgendwie, das hat bei mir nicht so viel geholfen. Mhm. Ich habe das dann auch immer alles wieder zugenommen. Mhm. Und irgendwann haben wir dann auch gesagt, dass ich mich da lieber aufhören soll, so zu quälen mit den Diäten und so, dass wir da lieber dann diese Chance gesehen haben, da hinzukommen. Futterst du denn auch ganz gerne? Ja, also es kommt drauf an. Was denn so am liebsten? Ach ja. Pizza. Ja, also ich gehe jetzt nicht jeden Tag in die Pommesbude nach McDonald's, das, so ist das nicht, aber so was es dann zu Hause gibt, das esse ich dann auch schon. Also verdrückst auch schon eine ganze Menge. Ja. Und bei Süßem sagst du auch nicht gerade nein. Ja. Schokolade oder Eis, Cola und so Sachen. Jetzt auch nicht, dass ich zu jedem Essen eine Cola trinke, ne, aber es ist alles schon ein Tick mehr als normal, was man so normal nennt. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade als 13-jähriges Mädchen mit so einem Umfang es gerade auch nicht sehr leicht hat in der Schule und so unter Gleichaltrigen. Mhm. Stimmt das? Ja, also es ist zwar nicht so schlimm, wie als wenn jetzt im Sportunterricht, dass man da nicht mehr mitmachen kann, aber es ist auch schon schlimm, dass ich habe es hierher immer nur so kleine, zierliche Freundinnen gehabt. Mhm. Und das ist eigentlich, wenn man dann mit denen in die Stadt oder ins Schwimmbad geht, dann fühlt man sich schon so, als wenn man dann die Großschwester wäre anstatt eine Freundin, weil das sind immer Gegensätze, die da dann nebeneinander laufen. Da sind die anderen Fischgräten gegen dich dann, ne? Aber wenn man einkaufen geht in der Stadt, dann ist dann auch. Wirst du denn auch gehänselt von anderen, von Jungs? Ja, früher war das schlimm. Da hat mich das auch noch sehr mitgenommen. Mhm. Und aber mittlerweile geht das dann erzähle ich das dann irgendjemanden oder schreibe es auf und dann geht das. Oder wehr mich dann auch. Mhm. Wie fühlst du dich denn mit diesem großen Körpergewicht selbst? Ja, nicht sehr gut, weil... Also glücklich bist du damit nicht? Nein. Wenn du zaubern könntest, wenn jetzt eine Fee käme, dann wärst du gerne auch ein normal schlankes, junges Mädchen. Ja, also ich möchte jetzt nicht so eine Grete sein, aber eine normale Figur, dass man auch Klamotten kaufen kann, eine normalen, also... Also 40 Kilo weniger wären schon okay, ne? Ja. Diese Klinik, von der du gerade erzählt hast, wo du da hin sollst, wer hat die denn eigentlich ausgesucht? Deine Eltern, die Ärzte, du, ihr zusammen oder wie kam das? Nein, ich habe das in der Zeitung gelesen, habe dann im Internet darüber mal nachgeguckt und mich davon informiert. Mhm. Und wir haben jetzt uns da was schicken lassen und die Anmeldung liegt hier bei uns zu Hause. Hat denn ein Arzt dazu auch etwas gesagt? Nein, also bis jetzt noch nicht. Die sagen zwar alle, ja, da müsste mal was runter, aber tun... Nee, ich meine, hat ein Arzt etwas über diese Klinik gesagt? Dein Arzt, der dich betreut? Nein, also das müssten wir jetzt hingehen, das wäre das Nächste, dass wir alle Untersuchungen, dass ich zum Psychologen muss, dass der ein Gutachten macht, dann müssten wir dann dahin fahren. Also Lena, worauf ich hinaus will, ist, ich finde das erstmal grundsätzlich schon sehr richtig, so etwas zu machen. Und ich respektiere auch und weiß, wie schlimm das ist, kann mir das vorstellen, wenn man so ein halbes Jahr oder noch länger aus seinem Freundeskreis rausgerissen wird. Aber dafür, dass man die Chance hat, dann vielleicht... besser zu leben, glücklicher zu leben, vielleicht auch gesünder zu leben. Es ist ja auch nicht so gesund, so übergewichtig zu sein. Finde ich, müsste man das in Kauf nehmen. Aber wichtig ist eben, deswegen fragte ich gerade, ob das auch gut vorbereitet ist von deinen Eltern, von den Ärzten, dass das eine sehr gute Klinik ist, eine seriöse Klinik. Ne, dass da auch gute Ärzte sind und gute Psychologen, die dich richtig betreuen, dass es auch Sinn hat. Nicht, dass du hinterher das alles auf dich nimmst und es kommt nichts bei rum. Ja, also das ist schon, also in dieser Zeitung, wo wir es gelesen haben, Internet und sowas alles, also da scheint, also... Habt ihr keine Bedenken? Nein, weil das ist auch eine, sehr gute Klinik und die auch vom das Video schreiben und die haben viel Ärzte und Psychologen und alles Mögliche. Weißt du, also, ich glaube ja auch, dass du bist dann ja da mit vielen, vielleicht auch Jugendlichen zusammen, die in ähnlicher Weise betroffen sind wie du. Ne, bin ich, das wird ja wahrscheinlich so sein, dass die extra für Jugendliche dann halt auch so Abteilungen haben. Da findest du natürlich auch Freunde. Die sind natürlich nicht erstmal so tolle Freunde wie deine, die du hast im Moment, aber du bist ja nicht in der vollkommenen Einsamkeit. Und ich glaube, dass du da Kontakt finden wirst, der dich auch so ein bisschen über die Zeit hinweg retten kann. Wie ist es denn mit der Schule eigentlich? Du musst dann aus deiner Schule raus, kriegst du da separaten Schulunterricht dann? Ja, also da sind zwei feste Schulen, eine Realschule, ein Gymnasium und dann nochmal eine Hauptschule. Mhm. Aber das Gymnasium, die Realschule müsst ihr auch nochmal extra bezahlen. Mhm. Also den Rest bezahlt alles die Krankenkasse, weil das, ich weiß nicht genau. Und also wenn deine Eltern das können, wenn das finanziell alles zu regeln ist, das geht. Ich finde, dass du für deine 13 Jahre schon ein sehr, sehr tolles Mädchen bist und auch toll reflektierst über die Problematik, in der du da drin steckst. Deshalb glaube ich, dass du das auch aushältst, ein halbes Jahr mal in eine solche Klinik zu gehen. Hm. Weil es ist wichtig für dich. Ne? Wahrscheinlich beginnt, wenn du Glück hast, danach ein ganz neues Leben für dich. Und du wirst hinterher vielleicht denken, gut, dass ich es gemacht habe. Die ersten Wochen sind vielleicht nicht schön, aber manchmal gewöhnt man sich ja auch ganz schnell ein, wenn du da nette Leute triffst. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da, dass du sie triffst. Mhm. Ich würde es machen, Lena. Mhm. Ich würde es machen, obwohl ich auch große Probleme hätte und auch viel Angst hätte und auch denken würde, auch in deinem Alter so damals, ui, ui, wer weiß, wie das ist, von den Eltern getrennt und so. Aber mach es. Ja, nur weil ich habe auch einer Freundin erzählt bei mir aus der Klasse und die war auch direkt entsetzt, also so, dass sie das auch nicht könnte, so ein halbes Jahr weg und zeig's und denen mal, dass du das kannst, dass du so stark bist. Mhm. Zeig's denen mal. Also, liebe Lena, wie gesagt, ich kann das gut verstehen, dass das sehr schlimm ist und sehr schwierig ist für dich, aber mach es, tu es für dich. Du machst es für dein Leben, für dein Wohlbefinden, für dein gutes Körpergefühl und für deine Zukunft letztendlich. Wann sollte das Wenn losgehen? Ja, wahrscheinlich dann nach den Sommerferien. Nach den Sommerferien. Das heißt, wir müssen dann nächstes Jahr nochmal telefonieren miteinander. Ich schick dann Fotos. Genau, vorher, nachher, ganz genau. Liebe Lena, toll, toll, toll. Danke. Mach es. Und du kannst uns ja mal, wenn du das machst, auf jeden Fall von dem Aufenthalt, von dem Kuraufenthalt mal schreiben, mal einen Brief schreiben. Okay, mach ich. Ja? Alles Gute. Danke. Tschüss, Lena. Tschüss. 1.34 Uhr, nee, 1.35 Uhr und jetzt machen wir Pause. Drei Sekunden, jetzt Radio 1 live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Ihr könnt hier in unserer Show ganz einfach anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema Ekel. Wir unterhalten uns eine Stunde über ekelhafte Sachen und worüber ihr euch ekelt. Über das Thema Ekel, morgen Thema bei Domian. Jetzt möchte ich euch noch einen Hinweis geben auf die Domian-Fan-Seiten im Internet. Und zwar sind die erreichbar unter www.maomedia, wie Mao an oder wie Mao Zettung, also www.maomedia.de oder www.nachtlager.de. www.1live.de oder natürlich unter www.1live.de. Also www.maomedia.de, www.nachtlager.de oder www.1live.de. Petra, 22 Jahre alt. Hallo Jürgen. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Du hast mich angerufen. Ja, ich hab mich verliebt in eine Stimme. In eine Stimme? Ja. In eine Radiostimme? Nein, in eine Telefonstimme. In eine Telefonstimme? Ja. Ich hab diesen Mann auf einer Dating-Line kennengelernt. Ja. Und ich weiß nicht, wir haben uns halt unterhalten. Ja. Waren am Anfang auch beide der Meinung, dass wir einfach nur das Langeweile da anrufen und dass wir eigentlich auch beide der Meinung sind, die Leute, die da anrufen, lügen sowieso nur rum, was das Aussehen und halt überhaupt das Äußere angeht und so. Und wollten uns halt auch gar nicht kennenlernen und jetzt irgendwie, weiß ich nicht, haben wir uns halt, vor ungefähr einer Woche uns das erste Mal unterhalten und ich würde mal echt behaupten, insgesamt, ja, zwei Nächte. Und in den zwei Nächten insgesamt, ich weiß nicht, 7-8 Stunden. Habt ihr geschnattert? Genau. Und habt über alles geratscht und geredet? Ja, über alles Mögliche irgendwie. Wie alt ist denn der Nette? Der Thomas ist 30. Thomas heißt er, genau. Und bist du sicher, dass es ein Mann ist? Man hört ja alles Mögliche, ne? Nein, also der hat... Also vielleicht ist es eine lesbische Frau. Nein, auf gar keinen Fall. Mit verstellter Stimme, die dich richtig heiß machen will. Habt ihr Telefonsex gemacht? Nein. Es geht also ganz ordentlich zu. Ja. Und ihr seid nur nett zueinander. Ja. Und unterhaltet euch wirklich gut. Ja, genau. Und hat er sich denn beschrieben? Ja. Wie sieht er denn aus? 1,85 Meter, blonde Haare. Nein, 1,95 Meter. Stahlblaue Augen wahrscheinlich. Nein. Sondern? Augenfarben? Weiß ich gar nicht mehr. Wie? Was du gesagt hast. Da fragen wir Frauen immer sofort als erstes nach. Weiß ich gar nicht. Nee, also... Frauen gucken uns Männer doch immer zuerst. Pass auf, ich kann dir mich beschreiben, ja? Ja, bitte. Ja? Pass auf, ich sehe, wie ich aussehe. Ich bin 1,71 Meter groß, habe schulterlange rotbraune Haare, grünbraune Augen, bin schlank. Hast du jetzt irgendein Bild von mir? Körbchengröße? Ja, toll. Muss ich wissen. Ja gut, aber weißt du, was ich meine? Du kannst mich beschreiben und jemand hat trotzdem kein Bild von dir. Ja, natürlich nicht. Man hat nur ein ganz grobes Bild. Ne? Ja, eben. Es kann sein, dass ich dich sehe und denke, wow, ist das eine Frau? Oder ich kann dich sehen und denke, naja, ist ganz okay, aber nicht mein Fall. Ne? Kann sein. Ja, klar. Ne? Ja, und so kann es dir vielleicht bei Thomas auch gehen. Ne? Ja, sicher. Und umgekehrt auch. Thomas kann... Ne? Ich hab ihm gestern auch irgendwie, also wir haben gestern Abend haben wir miteinander telefoniert, auch wieder nur auf dieser Dating-Line. Achso, wieso telefoniert er nicht von privat nach privat? Ja, pass auf, er hat meine Privatnummer. Ich habe seine Handynummer, aber sein Handy ist ständig aus. Mhm. Ja, und das macht mich schon jetzt stutzig, wenn ihr euch dann so toll versteht. Warum geht ihr nicht dann den direkten privaten Weg? Warum ruft er dich nicht privat an? Ja, pass auf, das wollte ich dir ja gerade sagen. Also. Wir haben halt gestern Abend telefoniert, halt letzte Nacht, also Entschuldigung, auf jeden Fall, haben wir halt erstmal super lange Nachrichten nur hin und her geschickt, haben uns noch nicht mal direkt auf dieser Line unterhalten, gestern Nacht. Und dann irgendwann habe ich dann halt gemeint, so von wegen, ja, eigentlich ist ja voll das tolle Wetter draußen und voll die schöne Luft und irgendwie habe ich jetzt total Lust, am Rhein spazieren zu gehen. Mhm. Und eigentlich ja ziemlich dumm von mir. Also ich meine, ich kenne diesen Mann ja gar nicht. Mhm. Und wohnt er denn in deiner Nähe? Ja, also er wohnt in der Nähe von Köln und ich wohne in Bonn. Achso, na gut, das ist ja ein Katzensprung. Also er wohnt auch zwischen Köln und Bonn. Ja, ja. Ja, und also das wäre gar kein Thema gewesen. Und er hatte mir dann halt nachher noch eine Nachricht rausgesprochen auf diese Box auf der Datingline und sagte, er müsste sich noch Zigaretten ziehen und dann wird er sich, dann wird er sich das halt durch den Kopf gehen lassen und wird er sich bei mir melden. Mhm. Und also ich bin auch irgendwann eingeschlafen, aber da war der bestimmt schon eine halbe Stunde nicht mehr auf der Datingline. Also er hat sich nicht gemeldet? Nein, gestern Abend nicht mehr und klingt ich konnte halt auch nicht. Klingt aber auch nicht so gut. Vielleicht ist der verheiratet, hat 10 Kinder oder sowas. Ja, habe ich auch schon gesagt. Ne? Weil dann, wenn eine so nette Frau wie du sagt, ich möchte in einem lauen Frühlingstag am Rhein spazieren gehen, muss jeder gesunde Mann dieser Welt, der keinen Dreck am Stecken hat, sagen, ich bin dabei. Ja, ne? Irgendwas hast du nach der Sendung vor. Nein, Gott. Möchtest du heute auch am Rhein spazieren? Nein, heute nicht mehr. Wenn, dann möchte ich auch nur mit dem Thomas am Rhein spazieren. Ja, aber das, ne, das ist doch, das würde mich auf jeden Fall, wenn ich eine junge Frau wäre, würde mich das skeptisch machen. Ja, sicher. Thomas, aber, was ist mit dir los? Thomas guckt bestimmt auch diese Sendung heute Nacht. Ja, ich weiß es nicht. Und der kennt dich hat mir erzählt, er arbeitet irgendwie in, ich weiß nicht, in Hürth irgendwo beim Fernsehen. Ich weiß, er hat mir zwar gesagt, was er da macht, aber... Ja, von Big Brother wahrscheinlich. Ja, auch, das hat einer von deinen Redakteuren da eben auch gesagt und hat gemeint, der wäre wahrscheinlich gestern Abend nicht rausgekommen da. Also, kann nicht sein. Vielleicht ist er an der Kamera, hat mir eben dann einer von euch dann erzählt. Also Thomas, jetzt enttäusche mal diese bezaubernde Petra nicht und ruf die mal ganz schnell an. Du hast ja die Privatnummer, ist ja ein großes Privileg. So lange wird die Petra auf dich nicht mehr warten. Dann sind da andere, stehen da schon Schlange. Ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Nein, aber weißt du, was das Schlimme ist? Also was heißt das Schlimme? Ich habe ihm gestern gesagt, dass ich mich halt total in seine Stimme verliebt habe. Ja. Und er sagte, dass es ihm wohl genauso ginge und dass wir aber beide damit rechnen müssten, dass wenn wir uns kennenlernen, dass halt der andere der Meinung ist, also alles gut und schön, konnte mich gut mit dir unterhalten, ja, aber mehr ist da halt nicht. Ja gut, das ist auch... Aber weißt du, ich denke mal, da muss man das doch ganz schnell hinter sich kriegen, normalerweise. Also, ich bin auch auf jeden Fall in irgendeiner Weise skeptisch. Ja. Und also jetzt machte man noch. Jetzt machte man noch ein bisschen. Vielleicht ist ja auch irgendwas ganz Dramatisches dazwischen gekommen. Vielleicht ist ja eine Kamera umgefallen in Hürth, wo er arbeitet und er muss die reparieren oder weiß der Teufel was. Gib ihm mal noch ein, zwei Tage Zeit. Ja, er hat ja jetzt auch am Wochenende, hatte er sich ja auch 2 Tage nicht gemeldet. Ja. Und dann hatte ich ihm auch gestern eine Nachricht auf die Line gesprochen und sagte dann so, ja, toll, meldest dich jetzt nicht mehr, ja, und hab dir auf deine Mailbox gesprochen, hab dir SMS geschickt und hab dir hier auf die Line gesprochen und irgendwie höre ich die ganze Zeit nichts von dir. Ich würde jetzt an der Stelle, du bist schon sehr offensiv, merke ich, ne? Mich ein bisschen mit zurücknehmen. Wenn auf jeden Fall, ne? Weil er sagte gestern auch schon so von wegen, ja, kaum melde ich mich 2 Tage nicht und dann ziehst du direkt hier rum. Und da klammert die Petra schon, ne? Naja, aber so kann es ja aufgefasst werden. Geh mal eine Stufe runter. Und so macht man die Jungs nämlich heiß, indem man ein bisschen hinter zurückgeht. Ne? Die süßesten Früchte, ne? Altes Lied, sind immer die, die am höchsten hängen. Häng dich mal ein bisschen höher, Petra. Okay, auf jeden Fall, wenn der Thomas die Sendung jetzt hört. Thomas, bitte melde dich. Melden. Bitte melde dich. Und vernasch diese süße Maus, Petra. Nein. Muss er nicht direkt vernaschen. Nein, das natürlich nicht. Und er hat mich gefragt, wenn ich ihm gefalle, ob er mich dann behalten darf. Ach, die Turteltauben und der Frühling. Also Thomas, du meldest dich, Petra, du wartest ab, nimmst dich ein bisschen zurück und dann wird das Glück schon irgendwie zu arrangieren sein. Alles klar. Viel Glück. Danke, du. Tschüss. Jungen. Ciao. Ach, die jungen Leute. Holger, 30 Jahre alt. Hallo. Hallo? Ja. Ja, hier ist Holger. Hier ist Jürgen. Hi, Holger. Hi, Holger. Hi, Jürgen. Mein Thema ist, ich finde Frauen total faszinierend, dass ich gerne selber eine sein will. Das ist verrückt, gell? Naja, das ist im ersten Moment denke ich da gleich an einen transsexuellen Menschen. Nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Du möchtest selbst eine Frau sein? Ach, wie soll ich das erklären? Also, ich verkleide mich, schminke mich also wie eine Frau und sehe mich so an und fühle mich dann auch so richtig wie eine Frau. Gehst auch so dann in die Welt raus als Frau? Ja, das ist mittlerweile, versuche ich das jetzt gerade anzufangen. Am nächsten Donnerstag habe ich das vor. Dann will ich draußen auch auf die Straße, in die Sonne, am Tag, unter die Menschen und... Also bisher hast du das nur zu Hause gemacht, in deinen 4 Wänden? Nee, ich weiß nicht. Ich habe das auch in der Diskothek gemacht. Mach das immer noch in der Diskothek. Ich stand auch schon mal auf einer Bühne und so, hab schon so Travestie gemacht. Aber so der Kick für mich ist eigentlich nicht das Travestie machen, sondern der Kick für mich ist, einfach so richtig als Frau rüberzukommen. So richtig, dass man es nicht mehr merkt. Und das möchte ich einfach so, ich will das so richtig feststellen, jetzt mal so draußen am Tageslicht und so. Hast du, wie bist du sexuell orientiert? Bist du schwul? Auf Männer, ja. Du bist auf Männer. Ja, aber ich bin also nicht, also ganz abgeneigt von Frauen bin ich eigentlich auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was ich so sagen soll. Also ich denke schon, dass ich schwul bin oder so. Ja, wie, du bist ja schon auch nun 30 Jahre schon alt. Wie hast du denn bisher sexuell gelebt? Ja, also schon mit Männern. Besten Freunden und so. Ich habe nur damit gemeint, dass ich also nicht ganz abgeneigt bin von Frauen. War das eine Sexualität, die dir bisher gefallen hat, mit Männern zusammen zu sein? Ob mir das gefallen hat? Ob das dir sexuell was gebracht hat, ja, richtig was gebracht hat. Nee, eigentlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, eher in meiner Fantasie und so. Mhm. Und wieso hat dir das nichts gebracht? Weil es vielleicht nicht der richtige Partner war oder der richtige Freund oder kann auch an mir gelegen haben, ich weiß nicht. Wie findest du selbst denn deinen Körper, wenn du dich selbst anschaust, von oben bis unten, vom Spiegel, wenn du nackt vom Spiegel stehst? Eigentlich, das ist ja eine Frage, ich weiß nicht. Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen was dran tun, um es so hinzukriegen, dass ich wirklich zufrieden bin als Mann. Mhm. Mhm. Und als Frau kann ich halt so schön alles kaschieren und da fällt es halt nicht so auf. Mhm. Ich erlebe auch viel mehr Akzeptanz und Respekt, wenn ich eine Frau bin, als wenn ich nur einfach Holger bin und so. Mhm. Ich meine, ich habe auch meine Freunde, so ist das nicht. Mhm. Und ich komme eigentlich so mit meinen Freunden schon gut klar, so ist das nicht. Aber es ist halt ein ganz anderes Gefühl. Was wäre denn dein, nehmen wir mal an, du könntest hättest einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Das ist eine direkte Frage, also ich weiß nicht, das könnte jetzt noch viel weit gefächerter gehen, was dann mit diesem Thema gar nichts zu tun hat. Wenn du mich so fragst, was ich mir wünsche, ist das eigentlich was ganz anderes, aber darüber möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht sprechen. Mhm. Aber ich denke, ich weiß auch, wohin deine Frage hinauszielt. Du fragst mich jetzt was, ich denke mal, ich kann dir auch direkt schon eine Antwort geben, also du meinst jetzt, ob ich jetzt wirklich eine Frau sein möchte, für immer oder was? Ja, ich weiß das ja nicht. Es kann ja sein, dass das so tief verwurzelt in dir ist, dass du sagen würdest, wenn es jetzt eine Zauberfee gäbe, die mich verwandeln könnte, ich würde gerne wirklich auch ganz körperlich eine Frau sein. Wäre es so? Ich glaube, da hängt mein Zwiespalt. Ich glaube, so vom Körper will ich schon Mann bleiben, aber ich möchte dann mich... Ja, das ist so ein Wunschtraum, das ist so eine Fantasie, so mich dann so reinzubegeben in das Outfit einer Frau, dass man es nicht merkt, dass ich mich auch so fühle. Ich glaube, da liegt mein einziger Kick. Also es steht mir natürlich nicht an, jetzt innerhalb von 4 Minuten irgendwas Diagnostisches zu sagen oder so, weiß Gott nicht. Aber ich habe mich hier in der Sendung und in einem anderen Rahmen auch schon oft und intensiv mit transsexuellen Menschen unterhalten, die eine transsexuelle Identität haben. Ja. So klingst du wirklich nicht bisher. Wirklich nicht. Ja. Insofern wäre es ja wahrscheinlich für dich das Allerbeste, wenn du halt diese Travestie-Geschichte noch weiter kultivieren würdest, noch weiter ausbauen würdest, ja. Dass du das einfach da in diese Rolle auslebst, aber eben halt diese andere Mann-Rolle auch noch hast und auch deine Sexualität eben von Mann zu Mann leben kannst, die dir offensichtlich Spaß macht, wenn vielleicht auch noch nicht richtig dabei war, aber so grundsätzlich ja dein Ding ist. Da gebe ich dir eigentlich vollkommen recht, du hast eigentlich genau richtig den Punkt getroffen, nur meine Leute oder Freunde fragen mich halt immer, oder auch die mich nicht kennen, willst du dich umwandeln lassen geschlechtlich? Dann muss ich dann immer sagen, dass es nicht so sein soll und dass ich das nicht will. Und auch meine Freunde fragen mich, warum intensivierst du das so viel? Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Ich mache das nicht nur gerne, das gehört einfach so, das ist so tief verwurzelt, das ist schon... Ich weiß nicht, aus welcher Stadt du kommst. Ich komme, wie du wahrscheinlich weißt, aus Köln hier. Und Köln ist ja eine Hochburg der Schwulen und Lesben. Ja, ich weiß. Und ich kenne eine ganze Anzahl von... Ich bin nicht weit weg davon. Ja, ich kenne eine ganze Anzahl von Schwulen, die... sehr intensiv in dieser Travestie-Rolle leben, ohne sich je umoperieren lassen zu wollen. Ja. Das ist deren Ding. Die haben Spaß da an dieser Rolle und sind aber auch noch Männer. Ja, aber ich beobachte das ja auch. Ne? Und die meisten, die ich da sehe, das ist irgendwie so nur für die Bühne und ich möchte das noch realistischer. Ja, dann mach du es doch einfach so für dein Leben, so wie du es für richtig hältst. Ja, auch so tagsüber, so weggehen. Ja, mach's doch. Es hält dich ja niemand davon ab. Und wenn du hier in unserer Gegend wohnst, dann weißt du, dass es liberal zugeht und dass es auch relativ einfach ist, das zu leben. Relativ. Ja, ich wollte dich eigentlich auch fragen. Ne? Ich wollte dich fragen, findest du das eigentlich für normal, wenn da ein Mann ist und der jetzt auch gut Travestie ist, das kann jeder irgendwie oder nicht, der da Bock hat zu, aber so richtig, das so echt versucht rüberzubringen und das so realistisch sehen will und ja, so wie ich finde, wenn das dein Ding ist, ist es für mich normal. Das ist gut, da tust du mir so gut mit, weil viele verstehen das aber nicht. Die sagen einfach, das ist ungewöhnlich, ich weiß nicht. Zieh das mal weiter so durch. Ich glaube, dass du da für dich schon auf der Selbsterkenntnis schon auf der richtigen Spur bist und versuche es einfach zu intensivieren und noch intensiver zu machen, ja. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Holger. Ja, tschüss. Tschüss. Heike ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, also ich weiß ja, dass ihr heute erst offene Sprechstunde habt. Und ich Sprechstunde, das ist gut, ja. Ja, und ich habe gerade eben den Aufruf gehört und dachte, ich melde mich jetzt mal. Und zwar, meine Schwester hat vor 3 Tagen ihr Baby bekommen. Mhm. Und ich habe vor 1,5 Jahren war mein Baby verloren, leider. Mhm. Und zwar war das damals eine Situation, ich hatte einen Freund und wir hatten zusammen eine Wohnung gemietet. Und ja, wir waren theoretisch fest zusammen und ich war schwanger. Mhm. Und es war eigentlich so, alles in Ordnung. Ich hatte also keinerlei Probleme mit ihm. Es gab nie einen Streit irgendwie. Aber auf einmal kam dann halt, er redete nicht mehr mit mir und nichts mehr. Und dann habe ich ihn irgendwann mal darauf angesprochen, wie sieht das denn aus? Warum redest du nicht mehr mit mir? Warum hat er nicht antworten können? Mhm. Und dann ist er irgendwann abends von der Arbeit gekommen, ist gegangen hoch in sein Zimmer und hat seine Sachen gepackt und meinte, ich ziehe jetzt aus. Mhm. Dann habe ich ihn halt gefragt, wie sieht das aus, warum, weshalb, kannst du mir bitte die Antwort sagen? Mhm. Und er hat gesagt, nee, weil er hätte eine neue. Ist dann halt gegangen. Mhm. Ich konnte halt auch nichts machen, ich wollte ihn auch nicht festhalten, weil es ja Blödsinn. Mhm. Und dann ist er halt gegangen, kam noch 2 Wochen wieder und da hatten wir einen großen Streit. Dann habe ich ihn halt gefragt, wie es aussieht mit dem Baby, wie er sich das vorstellt. Ja. Und dann meinte er halt nur noch, drehte sich um und meinte so, du glaubst doch nicht, dass du das Kind behältst. Und dann meinte ich so, wie stellst du dir das vor? Ich bin im 6. Monat schwanger. Ach, du warst im 6. Monat schon? Ja, ich war schon im 6. Monat. Und abtreiben ist nicht mehr und ich werde das Kind austragen. Mhm. Dann hat er halt mich blöd angeguckt und hat gesagt, und wenn ich dir lebendig aus dem Leib rausschneide? Und naja, dann ist er halt gegangen, war total sauer, ich war total mit Nerven fertig. Und da kam er nach 1,5 Wochen ungefähr wieder. Mhm. Dann hatten wir wieder einen Streit und ich stand oben, war irgendwas im Kinderzimmer am Machen. Mhm. Und vor allen Dingen das Kinderzimmer hat er auch selber eingerichtet. Mhm. Also lag ihm auch viel an dem Kind. Und irgendwie, weiß ich nicht, woher der Sinneswandel auf einmal kam, aber auf jeden Fall war der völlig dagegen. Und dann kam er halt nochmal nach 1,5 Wochen, hatten wir wieder einen Streit, ich stand halt oben an der Treppe. Und dann hat er halt einfach nur eine Handbewegung gemacht und ich flog rückwärts dann halt die Treppe runter. Der hat, Moment, der hat dich, die hochschwangere Frau, die Treppe runtergestoßen? Ja, ich stand oben an der Treppe und der hat dann halt einfach eine Handbewegung gemacht und dann bin ich halt die Treppe runtergestoßen. Im 6., 7. Monat schwanger? Ja, 6. Monat. Und, was ist geschehen? Und dadurch hast du das Kind verloren? Dadurch habe ich das Kind verloren, genau. Hm. Und, Jetzt hat deine Schwester... Jetzt hat meine vor drei Tagen hat sie entbunden, genau. Mhm. Und ich bin fürchterlich eifersüchtig. Also ich war jetzt vorgestern im Krankenhaus bei ihr und sie hat die ganze Zeit gefragt, ob ich es mal auf den Arm nehmen will. Mhm. Und ich habe immer gesagt, also ich, nein, danke, will nicht, weil ich habe mich nicht getraut. Mhm. Ich habe einfach gedacht, wenn ich diesen Wurm im Arm halte, dass ich es nicht mehr loslassen möchte. Und also ich kann damit nicht umgehen, beim besten Willen nicht. Also Heike, ich glaube, dass dieses Gefühl ein Gefühl ist, was du bekämpfen musst, ist ja selbst klar, ne? Das ist mir klar. Und ich glaube, dass du am besten mit dem Gefühl zurechtkommst, indem du dich dem Gefühl aussetzt. Das bedeutet, nimm es auf den Arm. Umgib dich, wenn es geht, mit dem Kind, besuch es. Und ich bin sicher, dass nach einer gewissen Zeit auch diese Ersthemmschwelle verloren geht und du sie überwindest. Und ich hoffe sehr, dass diese Eifersucht letztendlich auch sich auflöst. Denn du bist eine sehr junge Frau noch und du kannst noch viele Kinder haben und auch in dieses Glück, in dieses Mutterglück kommen. Hm. Wie ist denn dein Verhältnis zu deiner Schwester? Super. Absolut, ne? Gut. Ja, doch, nee. Weißt also denn, ich habe viele Geschwister, muss ich dazu sagen. Ich habe 17. Mhm. Und meine 17 Geschwister? Selber. Halt, 17 Geschwister? Ja, ich habe 17 Geschwister. Das ist ja abgefahren. Genau. Ja, weil also wir wohnen nicht alle hier. Also mein Vater wohnt in Albanien mit den anderen. Ja. Und ich habe noch eine Zwillingsschwester, die hat schon 3-mal Zwillinge. Ja. Und er wartet jetzt nochmal 2. Ja. Und wir sind halt viele Zwillinge bei uns in der Familie. Und daher kam das, dass wir so viele geworden sind. War eigentlich nicht geplant, aber naja. Heike, ich glaube, wenn du so ein gutes Verhältnis zu deiner Schwester hast, ist es vielleicht auch hilfreich, wenn du ihr ganz einfach mal ein bisschen andeutest, dass du da noch Schwierigkeiten mit hast. Ich denke, das merkt sie schon. Ja, aber wenn du es sagst, ist es für dich noch hilfreicher und entspannt die ganze Situation. Und ich bin fast sicher, dass ihr das in den Griff bekommt und dass sich das nach ein paar Wochen, ein paar Monaten auflösen wird. Ja, hoffentlich. Ja, aber du darfst nicht davonlaufen. Du darfst dem nicht aus dem Weg gehen. Dann wird es immer schlimmer und die Hürde wird immer höher für dich. Bin ich ganz überzeugt von. Naja. Hast du denn diesen... Glauben. Lass mich nochmal zurückgehen zu deiner Geschichte mit dem Freund. Hast du den Freund angezeigt? Ja, also das Problem war halt einfach, er hatte mich da liegen lassen, ne? Mhm. Er hat noch nicht, also er hat gesehen, dass ich geblutet habe und so. Er hat einfach seine Sachen gepackt und ist gegangen. Und mein Vater, der zu dem Zeitpunkt aus Albanien zu Besuch war, der ist dann nach 2 Stunden gekommen und hat mich auf dem Boden liegen sehen. Der wusste halt nicht, was passiert war. Und ich bin dann halt mit Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert worden und konnte das erst nach 10 Tagen, also so sagen. Und er war dann halt schon wieder zurück in Albanien, hat sich halt aus dem Staub gemacht, weil er sich dachte, dass da irgendwas nachkommt. Und hast du seitdem... Dann halt durch bitte? Du hast seitdem nichts mehr gesehen und gehört von ihm? Doch, er sitzt jetzt im Gefängnis hier in Deutschland, weil er hat die Straftat hier in Deutschland begangen und er wurde von den albanischen Behörden ausgeliefert. Achso, es gab denn, du hast ihn doch angezeigt dann und es gab eine Gerichtsverhandlung? Mein Vater selbst hat ihn angezeigt, weil er hatte mich ja gefunden. Und es durfte auch nur durch einen albanischen Staatsbürger die Anzeige erfolgen. Und so mein was, Vater hat mich halt gefunden. Ja. Dann die Anzeige nach Albanien durchsetzen. Zu was ist er verurteilt worden? Zu 13 Jahren. 13 Jahre? Ja. Hat er sich dir gegenüber irgendwann nochmal geäußert? Hat er sich entschuldigt? Hat er irgendwas gesagt? Gar nichts. Er hat nichts gesagt. Also bei der Verhandlung musste ich ja dabei sein. Und er hat nur ganz kalt Hallo gesagt. Und dann habe ich gesagt, ach, und bin halt gegangen, weil ich konnte nicht mehr. Ich war fertig mit Nerven. Und ich habe ihn dann irgendwann mal noch... weil er hat jetzt wegen guter Führung, kriegt er jetzt nur noch 7 Jahre und eventuell sogar noch früher, wenn er Glück hat. Also ich kann das beim besten Willen nicht verstehen, wie der deutsche Staat so easy damit umgehen kann. Weil der kann das ja immer wieder machen. Ja. Also Heike, beschäftige dich mit deinem kleinen, wie nennt man das, Neffen, ne? Problem. Wie? Problem. Ja, aber du musst es machen. Und dann, ja, werdet ihr es auch schaffen. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Heike. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. In der Technik Leo Scholten. Heute Nacht. Morgen heißt unser Thema Ekel. Erzählt mir alles über Ekel aus eurem Leben. Wann habt ihr euch am heftigsten geekelt? Macht ihr vielleicht Dinge, die andere Leute ekelhaft finden, die ihr aber gar nicht so sehr ekelhaft findet? Also Thema Ekel morgen bei Domian. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen, um 1 geht's dann los im Radio und im Fernsehen. Jetzt sage ich euch nochmal kurz unsere Fanseiten im Internet. Das ist www.maomedia.de oder www.nachtlager.de oder natürlich unter www.1live.de. Schöne Nacht, bis morgen.